Mädel, so gib mir den Abschiedskuss. Sei tapfer und treu, wenn ich scheiden muss. Und fahren wir heute hinaus. Wir kommen ja wieder nach Haus. Wir stehen die Felsen in Lob und Leben. Wir sind Kameraden auf See. Wir sind Kameraden.